Упражнение 22, страница 27. Die Gruppe, die Gruppen. Das Kind, die Kinder. Der Lehrer, die Lehrer. Die Schwester, die Schwestern. Die Pause, die Pausen. Der Student, die Studenten. Die Stunde, die Stunden.